Die vierte Aktivistenkonferenz des Fischereiwesens der Koreanischen Volksarmee fand am 29. Dezember in Pyongyang, Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, statt. Daran nahmen die Kader der Armeeführung wie Vizemarschall Pang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setgadia-Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der Koreanischen Volksarmee, die Funktionäre und Aktivisten des Fischereiwesens der Volksarmee teil. In seinem Referat unterstrich Pang Byung-so, dass die Funktionäre und die Fischer des Fischereiwesens der Volksarmee im vergangenen einem Jahr, seitdem sie auf den Befehl des obersten Befehlshabers der Volksarmee Kim Jong-un auf Ost- und Westmeer mit dem Fischfang begannen, durch ihren patriotischen Einsatz Heldentaten vollbracht hätten. Marschall Kim Jong-un habe dafür gesorgt, dass in allen Fischfangbetrieben der Volksarmee gemäß den Erfordernissen des Wissensökonomie-Zeitalters die Spitzentechnologien eingeführt, die integrierten Produktionssysteme einwandfrei hergestellt und alle Verarbeitungsprozesse automatisiert und robotisiert worden seien. So sei bei Fischfang und Verarbeitung eine neue revolutionäre Wende eingeleitet worden. Kim Jong-un betrachtet die Kämpfer des Fischereiwesens als absolute Anhänger, standhafte Verteidiger und konsequente Durchsetzer der Parteipolitik und als wertvollste revolutionäre Kampfgefährten und schenke ihnen höchstes Vertrauen. Alle sollten sich dafür tatkräftig einsetzen, im sinnvollen Jahr 2017 unter der Führung vom obersten Befehlshaber Kim Jong-un nochmals viele Fische zu fangen und somit das ganze Land zu erfreuen, appellierte der Referent. Anschließend gab es Diskussionsbeiträge.